Noch näher an der Heimat der Spanier, nämlich auf den Kanarischen Inseln, wo es bereits Schafe und Ziegen gab, verwüsteten Esel und andere neu eingeführte Tiere die Landschaft in einem solchen Ausmaß, dass man sich 1491 entschloss, auf Fuerteventura eine Eseljagd anzusetzen, damit das Land weiterhin fruchtbar blieb. Auf Porto Santo fraßen Kaninchen die Nutzpflanzen, sodass die Spanier die Insel verlassen mussten. In Guatemala jedoch hat die zooarchäologische Analyse der Reste von Tieren an landwirtschaftlichen Städten der Kolonialzeit gezeigt, wie die indigenen Gemeinschaften solche neuen Tier- und Pflanzenarten sehr effizient in die traditionelle Milpa-Lebensmittelproduktion integrieren konnten. Ähnlich in der Karibik. Hier wissen wir aus linguistischen Analysen und der historisch dokumentierten indigenen Kosmologien, wie die von Europäern mitgebrachten domestizierten Tiere in das alte, traditionelle Schema für die Haltung und Zähmung verschiedener Tiere, darunter auch Papageien und Seekühe, aufgenommen wurden. Aber leider verringerte sich der Einfluss dieser ökologisch klügeren Ansätze nur allzu oft durch den Niedergang und die Misshandlung der indigenen Bevölkerung. Der kolumbianische Austausch war keine Einbahnstraße. Viele Nutzpflanzen, die in Amerika domestiziert wurden, fanden auch den Weg in die alte Welt. Paprikaschoten oder Chili bringen wir heute oft mit scharfer indischer oder chinesischer Küche in Verbindung. Oder wir assoziieren eingelegten Chinakohl aus Korea. Aber wie wir in Kapitel 7 erfahren haben, wurden diese Pflanzen in der Neotropis domestiziert. Die Paprika wurde historischen Berichten zufolge von den Spaniern nach Europa und Afrika gebracht. In Ungarn wurde sie zur Grundlage des Nationalgewürzes, bevor die Portugiesen sie im frühen 16. Jahrhundert nach Osten mitnahmen, wo sie in der Küche Süd- und Südostasiens tiefe Wurzeln schlug. Tomaten wurden botanischen Untersuchungen zufolge im ersten Jahrtausend nach Christus in Süd- und Mittelamerika domestiziert und erstmals 1544 in europäischen Texten erwähnt. Im 16. Jahrhundert ebnete der Anbau dieser Frucht in Italien den Weg für die Entstehung einiger besonders charakteristischer europäischer Küchentraditionen. Die Portugiesen führten wahrscheinlich im 16. Jahrhundert den Mais in Afrika ein und im Rahmen dieser Entwicklung gelangte auch der Maniok auf den afrikanischen Kontinent. Am Kakao, der von mittelamerikanischen Bauern bei Ankunft der Europäer angebaut wurde, fanden Könige und Königinnen in ganz Europa Geschmack und in der neuen globalisierten Hauptstadt Madrid, wo er sich allgemein verbreitete, ist er bis heute in Verbindung mit Churros eine beliebte Touristenattraktion. Vanille bringen wir vielleicht mit Madagaskar in Verbindung. Historische Archive und botanische Untersuchungen zeigen aber, dass sie aus der Neotropis stammt und zuerst durch spanische, später auch durch französische Hände über Europa nach Afrika gelangte. Wie wir in Kapitel 7 erfahren haben, lässt sich letztlich auch die weltweite Kokain- und Tabaksucht auf den kolumbianischen Austausch aus der Neotropis zurückführen. Der Tabak war allerdings bereits nach Nordamerika gelangt, bevor Franzosen und Briten einwanderten und eine Vorliebe dafür entwickelten. Zooarchäologische und genetische Analysen zeigen auch, dass Meerschweinchen und Puten, die heute in ganz Europa und im nördlichen Nordamerika verbreitete Haustiere sind oder zu Weihnachten auf den Tisch kommen, aus den amerikanischen Tropen stammen und durch die neuen globalen Netzwerke, die sich vom 15. bis zum 17. Jahrhundert entwickelten, große Verbreitung fanden.